1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 5050. So, liebe Leute, das Wochenende ist rum und wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Talkwoche. Montagnacht, freie Themennacht. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 5050, egal über welches Thema. Oder mailt uns domian@wdr.de. So, und der erste Anruf heute Nacht heißt David, 17 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Grüß dich. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht es darum, dass dass ich Furry bin und meine Mutter... Halt! Was bist du? Furry? Furry, ja. Was heißt das? Ja, das heißt, dass ich mich auch mit Pelzen, also dass ich mich teilweise mit anderen Morgen geschalten, also auch mit Tieren identifiziere. Und das ist auch teilweise eine Art Rollenspiel. Und es hat auch eine sexuelle Komponente. Also du identifizierst dich mit Pelzen und mit Pelztieren? Ja, genau. Was heißt du identifizierst dich damit? Was bedeutet das genau? Also es bedeutet, dass es ist auch eine Art Rollenspiel, dass ich dann mit anderen Menschen Kontakt aufnehme, die sich auch darüber identifizieren. Ja. Und in diesem Rollenspiel schlüpfst du dann zum Beispiel in die Rolle eines Tieres mit einem Pelz? Oder? Ja, genau, zum Beispiel in die Rolle eines Tigers. Eines Tigers? Ah ja. Ja, okay, soweit ganz gut. Aber erzähl mal weiter, du wolltest irgendwas von der Mutter berichten. Ja, und es geht darum, dass ich diese Leidenschaft auch auslebe auf sexuelle Weise und dass meine Mutter davon erfahren hat und dass sie ein großes Problem damit hat. Und letztens, als ich aus Versehen ein Stofftier rumliegen ließ, ist es ihr dann aufgefallen, da ist sie dem auf die Schliche gekommen und deswegen, ja, hat sie sich sehr darüber aufgeregt. Ja, so, jetzt musst du uns mal erklären, Furry nennst du das, und du stehst auf Pelztiere, bist im Rollenspiel ein Tiger und was genau für eine sexuelle Komponente hat das? Ja, also es ist für andere Menschen schwer zu beschreiben, was es jetzt genau für eine Komponente hat. Also auf jeden Fall hat es ja was Wildes. Also es ist auf jeden Fall auch eine Art Befreiung, in andere Rollen zu schlüpfen und sich auf diese Weise zu verwirklichen. Ja, also ich frage es mal anders. Wenn du in dem Rollenspiel ein Tiger bist, macht dich das geil? Die Vorstellung? Naja, in gewisser Weise schon. In gewisser Weise schon. So, kann ich ja vielleicht noch so im weitesten Sinne so nachvollziehen mit so einem Raubtier. Aber was hat das mit dem Kuscheltier auf sich? Oder Stofftier, was du da hast? Ja, es geht auch darum, dass ich nicht immer Kontakt zu anderen Menschen habe. Und deswegen ist in diesem Fall auch so wahr, dass ich ein Kuscheltier präparierte und es auch zur Masturbation benutzte. Ach so. Ah, jetzt kommen wir da schon näher. Was ist denn das für ein Kuscheltier? Das ist auch ein Tiger. Auch ein Tiger. Und wie groß ist der? Ja, der ist ist ein relativ kleiner Plüschtiger, den ich entsprechend präpariert habe. Was heißt präpariert? Ja, da habe ich im Prinzip ein größeres Loch reingemacht, sodass... Ach so, ich verstehe. Ich verstehe, sodass du dann da masturbieren kannst mit... Ja, richtig. Und hat dich da direkt dabei deine Mutter erwischt? Nein, aber sie hat gerade ein von mir so präpariertes Kuscheltier gesehen und ist dementsprechend auch auf die Schliche gekommen. Sie hatte auch vorher den Verdacht, dass ich für sie nicht ganz normal bin. Dann ist sie völlig ausgerastet. Aber wenn sie so ein präpariertes Kuscheltier sieht, wenn ich das, ohne jetzt vorher mit dir gesprochen zu haben, wenn ich so ein Ding sehen würde, käme ich doch gar nicht auf die Idee, dass jemand das macht. Wie hat die das denn dann so geschlussfolgert? Ja, also das ist dann, ja, das ist so passiert, dass ich auch vorher für sie bestellt habe. Also Pelzanzüge. Und sie hatte vorher natürlich den Verdacht, dass ich da ja nicht ganz normal bin. Und sie wusste dann auch, dass ja, als eine sexuelle Komponente dabei hat, ist dann ausgerastet, weil ich mich dann teilweise auch mit Leuten aus der Community getroffen habe. Mhm. Und ja, das war dann... Und hat sie das kapiert, dass auch diese du hast gerade gesagt, dass du einen Anzug hast, einen Tieranzug? Ja, ich habe mehrere Tieranzüge teilweise selbst gemacht und teilweise habe ich mir die auch bestellt. Aber nochmal die Frage, wenn ich jetzt dein Vater oder deine Mutter wäre, würde ich denken, na okay, der hat irgendwie einen Spleen, er hat irgendwie ist das ein bisschen schräg, aber da käme ich doch nicht auf die Idee, dass das was Sexuelles ist. Wie kommt die auf die Idee, dass das was Sexuelles ist? Wie hat die das kapiert? Sie hat es spätestens dann verstanden, als ich es, als wir einen Ausflug machen wollten und ich das Tier unbedingt mitnehmen wollte. Mhm. Und da hat sie ja gemerkt, dass ja ich es dann für entsprechende Zwecke hergerichtet habe und ja. Aha. Okay, sie hat es auf jeden Fall rausbekommen. Lass uns mal so stehen. Ja. Diese Tierkostüme, was sind das alles? Tiger, die du hast? Nein, da sind auch andere dabei. Also ich habe auch ein Wolfskostüm und... Mhm. Und wenn du dich da mit anderen triffst und du in diesem Kostüm drin bist, hat das wenn du dich mit den anderen Spielern triffst, auch was Sexuelles oder unterdrückst du das da? Also es hat nicht immer was Sexuelles, es wird oft so missverstanden. Ja, aber manchmal ist es schon so, dass auch die sexuelle Komponente da auch so im Furry-Sein mit hineinschwingt. Ist das bei den anderen auch so? Nee, nicht bei allen. Also manche belassen es dann bei ganz einfachen Treffen und normalen Rollenspielen, sage ich jetzt mal. Jetzt reden wir schon so ganz offen. Was ist denn da schon mal abgegangen bei so einem Treffen? Du im Wolfskostüm, jemand anders, weiß ich jetzt, im Löwenkostüm. Was ist da passiert? Naja, manchmal ist es dann so, man reibt und rubbelt sich aneinander und ja, manche, die gehen halt ein bisschen weiter. Aha. Suchst du dann bleiben wir mal dabei, gegenüber ist jemand im Löwenkostüm. Suchst du dann ein Löwenmännchen oder ein Löwenweibchen? Also ich stehe auf Frauen. Ich hatte auch bis vor 4 Monaten eine Freundin, die auch aus dieser Szene kommt. Ach. Die ich auch über ein Internetforum entsprechend kennengelernt habe. Das ist ja praktisch. Ja. Ja, also, aber die Freundin hast du jetzt nicht mehr im Moment. Nein, die habe ich jetzt nicht mehr. So, jetzt nochmal zurückzukommen auf deine Mutter. Die hat das gesehen und die ist ja natürlich in Angst und Schrecken verfallen, wahrscheinlich, dass der Junge ist pervers, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, sie kam plötzlich in mein Zimmer gestürmt, sie rangierte sehr hart, also sie war wirklich sehr wütend, kam dann auch so mit ja Bemerkungen wie, es steht in der Bibel, das ist Sodomie und dabei hat es auch nicht wirklich was direkt mit Tieren zu tun und dabei beleidigte sie auch ziemlich alles, was mir irgendwie etwas bedeutet und... Ja, ich gehe mir davon aus, so habe ich dich verstanden, dass du keinerlei Ambitionen hast, mit einem lebendigen Tier etwas zu machen. Nein, das habe ich nicht. Nein. Das auf keinen Fall. Definitiv nicht. Nein. Definitiv. Was wäre das für dich für ein Gefühl, wenn du auf nackter Haut einen Pelzmantel anziehen würdest? Also das ist teilweise ja wirklich angenehm und ja, es ist... Wird dich schon antören. Ja. Ja, ja, David, es ist schon schräg, was du mir da erzählst. Es ist auch schon eine bizarre Form der Sexualität, das gebe ich schon zu. Ich habe ähnliche Sachen hier schon mal gehört in der Sendung, deswegen haut es mich nicht so ganz vom Stuhl, aber... Ja, also es ist auf jeden Fall ein Tabuthema und das ja, weil weiß es halt man auch, wenn man sieht, wie meine Mutter darauf reagiert hat, also... Ja gut, dann kannst du ja vielleicht auch verstehen, wenn sie noch niemals in irgendeiner Weise von solchen, sage ich mal eher, ohne es jetzt bewerten zu wollen, abartigeren oder ungewöhnlicheren, sagen wir so, sexuellen Spielarten gehört hat, haut sie das natürlich auch um, das ist ja auch klar. Auf jeden Fall, in dieser Hinsicht kann ich es nachvollziehen. Also ich, ja. Ich bin ja schon mal ganz, ich bin schon mal ganz beruhigt, dass du sagst, ich hatte eine Freundin, die Freundin hat genauso getickt und wir hatten dann gemeinsam mit diesem Fetisch, es ist ja auch eine Form des Fetisches, hattet ihr euren Spaß. Das heißt, du kannst Sexualität mit einem Menschen, mit einer Frau in deinem Fall, kannst du auch ausleben. Das geht. Ja, das ist richtig. Mhm. Macht dir das denn selbst ein bisschen Sorgen? Wie fühlst du dich dabei bei dieser Art des Fetisch? Ja, also teilweise fühle ich mich schon auf jeden Fall anders als andere. Also und es macht mir auch sehr große Probleme, das im realen Leben zuzugeben. Also im realen Leben wusste bis vor kurzem jetzt keiner so wirklich davon, außer eben meiner Ex und Familie. Und okay, du musst ja auch nicht mit wehen im Fahnen durch die Welt laufen und sagst, ich stehe auf Pelze. Das musst du ja auch nicht. Leidest du darunter? Ich leide nicht darunter. Also ich genieße es eigentlich, außer in den Situationen, wo man sich eben als Außenseiter vorkommt, weil andere Menschen eben normal sind. Verstehe. Also in Anführungszeichen. Und man selbst ja Vorlieben hat, die die andere erstmal anwidern. Die nicht der Norm entsprechen. Ja. Ja, genau. Geht das denn? Kannst du denn mit deiner Mutter so ein sachliches Gespräch führen, dass du einfach sagst, hier, lass uns mal hinsetzen, ich erkläre dir, ich bin nicht pervers, ich bin auch nichts Schlimmes, das ist nichts Schlimmes, das ist meine sehr ungewöhnliche Facette der Sexualität, die ich lebe. Könntest du so mit ihr reden? Ja, das wird auf jeden Fall sehr schwer, also so mit ihr zu reden. Also seit einiger Zeit spricht sie auch kaum mehr mit mir und ja, seit ungefähr einem Monat unterdrücke ich diese Vorlieben auch aus einem bestimmten Grund. Aus einem anderen bestimmten Grund? Aus einem bestimmten Grund. Nachdem ich auch versucht habe, mit Hilfe anderer Leute einen Zugang zu meiner Mutter zu finden, um es ihr auf eine sachliche Art zu erklären. Ja. Und zwar, als ich in einen ihrer Wutausbrüche, also als sie gerade auf das Tier, also das Plüschtier reagiert hat, habe ich aufgenommen und ins Internet gestellt. Das hast du ins Internet gestellt? Ja, das habe ich ins Internet gestellt. So, dass man sie erkennen konnte auch? Man konnte sie nicht erkennen. Ich habe es mit einer Kamera gefilmt, aber sie war versteckt, also es ist auch nur Ton. Hm. Ja, und das Video war auch nur für Community-Mitglieder verfügbar, also es war privat. Ja, das kannst du nicht machen, Mensch. Das hat sie mitbekommen wahrscheinlich. Also das mit dem Video hat sie nicht mitbekommen, bis jemand aus dem Furry-Forum, in dem ich aktiv bin, es verraten hat. Und ja, dann kam dann hatte das Video plötzlich auf YouTube über 9000 Klicks. Ja gut, das ist natürlich scheiße gebaut. Da muss man, das ist ganz klar. Das ist natürlich nicht jeder. Ja, jetzt schäme ich mich wirklich dafür, besonders wenn das jetzt und vor allem, da kamen natürlich alle möglichen Arten von Beleidigungen und Belästigungen rein und, ja. Und teilweise wurde auch bei mir zu Hause angerufen bei meiner Mutter, dass ich dann pervers sei und ich verstehe. Ich ermesse jetzt, was da passiert ist. Das ist, glaube ich, jetzt wirklich sehr kompliziert, das wieder zu kitten, die ganze Angelegenheit. Lebst du alleine mit deiner Mutter? Ich habe noch eine jüngere Schwester. Aber es gibt der Vater wohnt nicht in der Wohnung mit euch? Doch, der auch. Doch, der auch. Weil von dem erzählst du gar nichts. Aber er ist sehr beschäftigt und er, Was ist der? Selbstständig? Er ist selbstständig und er interessiert sich nicht wirklich für mich. Also verstehe. Meine Mutter hat sich auch eigentlich nicht besonders für mich interessiert, außer eben. Aber jetzt. Ja, aber jetzt. Pass auf, David. Oder David. Also generell finde ich auch, das ist eine sehr abseitige sexuelle Form, Spielart. Aber ich würde sie nicht pervers nennen. Und wenn du deine Richtung da findest oder damit experimentierst, finde ich das okay. Wenn du dir da selbst nicht schadest mit und wenn du auch noch fähig bist zur Kommunikation und Austausch mit anderen Menschen, mit auch eine Sexualität mit Frauen leben kannst, ist das alles gut. Aber du musst das natürlich als Kind mit deiner Mutter. Das können wir jetzt hier, weil mir die Zeit wegläuft, nicht mehr bereden. Deshalb werden wir dich jetzt zurückrufen und im Hintergrund kann man das bereden, wie du mit deiner Mutter jetzt am besten umgehen kannst. Einverstanden? Ja, einverstanden. So machen wir es, David. Oder ich sag mal David, David. David, alles Gute. Wir rufen dich gleich zurück. Wir melden uns. Ja, danke. Und an dieser Stelle möchte ich auch, also ich hatte auch im realen Leben Unterstützung und an dieser Stelle möchte ich besonders Bernd danken, der mir auch durch diese schwierige Zeit begleitet hat. Sehr gut. Du legst auf, wir melden uns. Ja, danke. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50. Gabriele ist hier und Gabriele ist 49. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Gabriele, um was geht's bei dir? Ich erhoffe mir einen Tipp oder ein vielleicht auch ein Vorschlag, was ich tun kann, vielleicht auch von deinen Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen. Mhm. Das Problem ist, ich leide seit vielen Jahrzehnten schon unter einer Angststörung. Also ich selbst habe mich da weitestgehend dran gewöhnt. Der Punkt ist, dass es seit 2007 schlimmer geworden ist. Das nennt man dann generalisierte Angststörung mit frei flottierenden Ängsten. Ja, was heißt das konkret? Das heißt, dass diese Ängste ohne Medikament wie so ein Heißluftballon also in die Luft steigen und nicht mehr erreichbar sind, bildlich gesehen. Das ist keine Psychose, keine Schizophrenie. Ich bin immer Herr meiner Sinne. Vor was hast du denn Angst? Vor allem, also eine generalisierte. Es ist nicht fassbar. Aber zum Beispiel hast du keine Angst, jetzt hier mit mir zu sprechen? Ich habe vorhin mein Medikament genommen und ich bin jetzt in so einer verzweifelten Situation, da da geht's, also wenn es sehr existenziell wird für mich, dann kommt eine Ruhe rein. Ich bin als Kind, war ich zwischen 3 und 15 in einer Sekte und war in einem sehr streng Elternhaus, sehr autoritären. Ich frage immer so zwischendurch, wenn ich was nicht verstehe. Was für eine Sekte war das? Entschiedenes Christentum, das gibt's heute noch. Entschiedenes Christentum? Ja. Was hat die Sekte mit dir als Kind gemacht? Ich war also schon einem Dogma ausgesetzt, einer Ideologie. Man musste eben ritualisiert beten, man musste knien, mehrmals die Sünden bekennen. Man musste also immer wieder mit Pfarrern sprechen, diesen Predigern. Es wurde aus der Bibel zitiert und zum Beispiel, da gibt es so Texte, das blutflüssige Weib, also ein Kind mit 4, 5. Mhm. Ich war da etwa 7 dann, so alt wie meine Tochter jetzt, ich habe eine 7-jährige Tochter. Wurdest du gezüchtigt auch in dieser Sekte? Gab es? Ja, also seelisch gezüchtigt. Ja, ich musste das lernen und ich musste diese Texte darüber sprechen und also ich habe das ja dann auch geglaubt. Wie oft in der Woche musstest du da in diese Gemeinde gehen? Also ich war jeden Tag dort, weil da auch meine Freundin dort wohnte und diese Jungscha und Freizeit Bibelrüste. Mitarbeiterrüste oder Kinderrüste, so nannte man das. Das war dann an Wochenenden oder in den Ferien. Also was für ein scheußliches Wort, Mitarbeiter-Kinderrüste. Das klingt so fast wie aus der Nazi-Zeit irgendwas. Ja, also ich war auch auf der Straße und zum Predigen mit, also Traktate verteilen, nannte man das Missionieren. Und ich war mit 14, wollte ich ins Kloster. Ich war also drauf und dran, hätte man mir gesagt, weil wir sollten ja auch für Jesus unser Leben geben, sprich wir hätten auch für ihn sterben, wenn Jesus das gesagt hätte. Ich denke, wir wären auf dem Weg gewesen. Es war schon sehr, sehr eng. Wie lange warst du in dieser Sekte? Bis zu welchem Lebensjahr? Bis ich 15 war. Und wie kam es, dass du denn da rausgingst, kamst? Weil meine Eltern katholisch waren und mein Bruder, 6 Jahre älter. Und da bin ich dann praktisch, weil ich ursprünglich auch katholisch war, in die katholische Jugend. Moment mal, aber ich dachte, deine Eltern wären da auch drin gewesen in dieser Welt. Das Tragische an dem Punkt war, dass sie sich darum nicht gekümmert haben. Es waren Flüchtlinge, meine Eltern. Moment, die Eltern waren ganz normal katholische Leute. Und ja, Heimatvertrieben. Und du, kleines Kind, bist in diese Sekte geraten. Wie denn? Durch wen? Im Kindergarten fing das an. Man hat mich in den evangelischen Kindergarten und der war angegliedert an diese Gruppe zu der damaligen Zeit. Und da haben deine Eltern nicht interveniert, die haben nicht protestiert? Nein. Die haben das geduldet? Nein, die haben erst reagiert, als ich in der Schule ohnmächtig wurde und Handlähmung hatte. Ich konnte also nicht mehr die Klassenarbeiten mitschreiben und dann auch ins Kloster wollte. Und also die Ohnmachtsanfälle in der Schule waren dann das. So, jetzt sind wir weit in die Vergangenheit gegangen. Glaubst du, dass deine Angsterkrankung mit dieser doch sehr schlimmen oder sehr schwierigen Jugend und Kindheit zu tun hat? Also ich nehme mal stark an, dass da auch, weil auch in meiner Familie. Früher wurden einige Suizide begangen, das wusste ich von Erzählungen. Hm. Ich nehme mal an, dass das auch noch genetisch, also meine psychiatrische Institution, wo ich ja ambulant bin, da hat mir die Ärztin auch gesagt, dass sicherlich die verschiedenen Komponenten bei mir zusammenkamen. Hm. Nochmal zu der Angst, eine generalisierte Angst. Du sagst, du hast Angst vor allem. Ich frage dich jetzt einmal ein bisschen ab. Hast du Angst, einkaufen zu gehen? Ja, bis also 2007 war es dann so, dass ich eben keinen Zug mehr fahren konnte. Ja, es ging schon in die Richtung dann, ja. Du hast Angst, überhaupt Menschen zu treffen? Ich habe sehr starke Angst gehabt mit Menschen. Heißt das im Umkehrschluss, dass du am liebsten für dich alleine zu Hause bist und dich einkapselst? Ja, da fühle ich mich am allerwohlsten. Hast du eine Familie? Ja, du hast eine Familie, hast du gerade gesagt. Du hast ein Kind. Ja, und das ist auch der Punkt, warum ich anrufe. Mein Mann möchte sich, also ich spüre, dass er gegen mich persönlich nichts hat. Er schafft es nur nicht mehr, mit dieser Störung zu leben. Und will jetzt an für sich gerne mal ein neues Leben beginnen. Was heißt das, ein neues Leben beginnen? Also woanders leben. Ach so, das heißt, er will sich von dir trennen? Ja, und man könnte es so sagen. Und ein neues Leben beginnen. Ja. Und was jetzt uns beide, aber mein Mann und mich, bindet, ist unsere Tochter. Und zwar... Die Tochter ist wie alt jetzt? Sieben ja. Jahre. Ich habe sehr spät, auch weil ich nicht dachte, dass ich nochmal... Ich stelle mir auch sehr schwer vor, wenn... Oh ja, bist du spät Mama geworden. Ich sehe es gerade nochmal. 49 bist du jetzt. Ja. Ich stelle es mir auch sehr schwer vor, ein Kind zu erziehen mit dieser Erkrankung, weil du ja in 1000 Alltagssituationen dem Kind gar nicht richtig beistehen kannst, weil du auch Angst hast. Richtig. Ich habe dafür gesorgt jetzt, dass er in eine Schule mit Hort kommt und da ist Mittagessen. Also ich habe immer sehr organisiert, weil ich sonst mit Sicherheit nicht bis hierher geschafft hätte. Jetzt will dein Mann dich verlassen. Also ich habe, er ist schon sehr unglücklich, ja. Ja. Und weil er heute sagt, Nacht, ich kann nicht mehr. Was ist heute Nacht? Ja. War eben, und da habe ich wieder diese schweren Zustände bekommen, weil ich mich da auch drauf einlasse, wie wäre das jetzt alleine mit meinem Kind? Mhm. Und es geht nicht. Also du kannst nicht alleine mit dem Kind sein. Nein, dissoziiere. Ich dissoziiere. Ich komme aus mir raus. Erklär mal, was heißt das? Ich weiß, dass ich da stehe, mich festhalte, ich bekomme Krämpfe. Mhm. Ich weiß das alles. Ich weiß, dass das irrational ist. Ich weiß, dass das sehr übersteigert ist. Das heißt, du bist gar nicht fähig, alleine das Kind zu betreuen und zu erziehen? Nein. Und das weiß er auch? Ja. Das heißt, ihr habt ein ganz großes Problem? Ja, das haben wir schon seit ich schwanger, weil ich da auch schon in die Tagesklinik bin und anschließend in die psychiatrische Mutter-Kind-Station für ein halbes Jahr. Ich wusste das schon. Begründet? Wie lange bist du mit deinem Mann zusammen? Wir kennen uns seit 88, 1994. So lange. Und die Erkrankung hast du so akut, 2007 hast du gerade genannt, vorher ging es? Da ging es auch zeitweise auch ohne Medikamente und ich konnte Panik- und Angstschübe, sag ich mal, sogar steuern. Zum Beispiel, ich war lange Zeit als Zahnarzthelferin tätig, über 20 Jahre. Das ging sogar. Ich bin aber jetzt berendet. Als was warst du tätig? Zahnarzthelferin. Ach, Zahnarzthelferin. Ja, also ich hatte Chefs, die haben mich mal auch mal heimgeschickt oder ich konnte mal. Also da liegt jetzt ein ganz großes Problem. Du hast eine schwere Erkrankung. Dein Mann möchte gehen. Habe ich das so richtig verstanden, dass er das nicht mehr schafft und die Kraft nicht mehr hat? Ja, er hat die Kraft einfach nicht Moment. Oder also, vielleicht auch nie mehr. Ja, vielleicht auch nie mehr. Und da ist das Kind, du kannst das Kind nicht alleine betreuen. Nein. Würde er das Kind mitnehmen wollen? Ja, selbstständig, er ist viel in Deutschland unterwegs, erwischte, glaube ich, jetzt im Moment auch nicht. Also ein großes Dilemma. Ein großes Dilemma. Und die Psychiatrie nimmt nur mich alleine auf. Also ich habe schon versucht, was zu finden für meine Tochter und mich, aber... Gibt es nicht? Ich meine, so etwas gehört zu haben, dass es so Kombinationen gibt, wo man ein Kind mitnehmen kann. Also ich war in der Mutter-Kind bis 6 Jahre, bis in die Schule kam. Ah ja, genau. Ja, und ich war halt... Das heißt, du brauchtest ganz dringend eine psychiatrische, klinische Behandlung. Ich bräuchte im Grunde jemand, der mit mir eine Art Wohngemeinschaft, das war so meine Idee, die mir die letzten Tage kam, in meinem Häuschen. Ich habe so ein ganz kleines Häuschen. um das Umfeld für meine Tochter nicht zu verändern. Um den Alltag zu schaffen. Und nicht nur einen ambulanten, sozialambulanten Dienst zweimal die Woche, sondern ich brauche praktisch auch rund um die Uhr jemand, genau wie meine Tochter. Das ist natürlich alles extrem schwierig. Ja. Extrem schwierig. Hat dein Mann zu dir gesagt, dass er dich nicht mehr liebt? Liebe ist da, ich will mal sagen, wir haben auch eher aus Freundschaft geheiratet. Ach so. Ja. Ach so. Nimmst du es ihm übel, dass er jetzt weggehen will? Nein, ich kann das zum großen Teil sehr gut verstehen. Weil das eine sehr belastende Erkrankung für alle Beteiligten ist. Ja, ich würde niemals jemand und diese Szenen, sag ich mal, die würde ich, da kennt er mich, das würde ich niemals machen, um ihn zu erpressen. Das heißt, wenn du deine akuten Schübe oder wie man das nennt, hast, dann machst du Szenen und sprichst und schreist und... Ja, dann fange ich auch an, ich versuche wie ein Ertrinkender, also es wird ganz schlimm in meinem Kopf. Ja. Ich war vorhin drauf und dran, auch die Polizei anzurufen. Also einfach, da war vielleicht ein Mann, mit dem ich hätte sprechen können. Das kriegt, also, diese Anfälle bekommt dein Kind ja dann auch seit Jahren mit. Teilweise ja. Das ist natürlich auch schlimm. Das prägt natürlich so ein Kind auch ungeheuer. Vielleicht müsste man ein ganz neues Modell sich ausdenken, wie das zu lösen ist. Ich weiß, das kann es jetzt natürlich so ad hoc nicht sagen. Vielleicht ist es gar nicht so gut. Ich sag's mal so, ich will dir nicht zu nahe treten, dir auch nicht wehtun, aber vielleicht ist es gar nicht gut, dass dein Kind noch so bei dir ist. Vielleicht müsste man dann ein Modell finden, was für dich gut ist und was für das Kind gut ist, aber dass es etwas auf Distanz kommt, um das Kind auch zu schützen. Also was ich tun kann, ist seit langem oder im Kindergarten auch schon, wie du richtigerweise gesagt hast, dass ich mir Bezugspersonen, also ich suche mir ganz viel von außen Hilfe. Mhm. Ich habe Babysitter, Kinderbetreuung, junge Mädchen, Pädagoginnen, Erzieherinnen genommen. Das habe ich alles privat bezahlt. Mhm. Aber jetzt seid ihr an einem Punkt angelangt, wo das irgendwie nicht mehr alles so geht. Jetzt ist er in der Schule gut betreut. Es ist eine Waldorfschule, eine sehr schöne Schule. Mhm. Und da ist sie ganz fast, also so, dass ich praktisch... Verstehe. Also ich muss auch nicht kochen und diese Dinge. Also das, was du so, daran siehst du, dass ich kämpfe wie eine Löwin, mein Kind. Ja. So, das ist sehr komplex, was du mir jetzt gerade erzählt hast. Da müssen wir uns jetzt im Hintergrund Gedanken machen, was wir dir da eventuell vorschlagen können. Ich hoffe, dass wir dir was vorschlagen können, denn du rufst ja wirklich aus einer Not an im Moment, höre ich so. Ja, ich suche jetzt wirklich nach einer nochmal guten Lösung. Ja. Gut, Gabriele, wir werden uns jetzt schlau machen im Hintergrund und melden uns gleich wieder. Das heißt, meine Psychologin, die Sabine, wird dich anrufen. Ja, da lege ich jetzt auf. Du legst auf und wartest auf den Anruf. Das wird nicht in der nächsten Minute kommen, glaube ich, aber bald wird es kommen. Nein, ich bin wach, mach und warte so lange auf dich. Sehr gut, das wird dann auch so sein, dass wir uns dann bei dir melden. Ich hoffe, dass wir irgendwie eine kleine Idee für dich haben, die eine Wirkung hat. Ich wünsche es von Herzen. Dankeschön. Alles Gute dir und deiner Familie und du legst bitte auf und wir melden uns. Danke, das mache ich. Danke. Gerne. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, Gabriele. So, meine Lieben, ich habe euch am Freitag gar nicht erzählt, was wir für ein Thema diese Woche haben. Das will ich jetzt rasch nachholen und euch das sagen. Also, diese Woche, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, haben wir Themennacht. Und das Thema heißt Hinter verschlossenen Türen. Und ich möchte euch fragen bei diesem Thema, was bei euch hinter verschlossenen Türen passiert oder schon passiert ist. Also, das können Gewaltdinge sein, es können sexuell ungewöhnliche oder sexuell krasse Aktionen sein, das können geheime Vorlieben sein, das können peinliche Angewohnheiten sein. Es kann alles Mögliche sein, was man aber hinter verschlossener Tür macht und nicht nach außen dringen lässt. Vielleicht, weil man sich schämt, vielleicht, weil man Angst hat, das nach außen dringen zu lassen. Da gibt es vielerlei Gründe. Also, wenn ihr über dieses Thema am Mittwoch mit mir sprechen wollt, hinter verschlossenen Türen, dann meldet euch bitte schon an unter domian@wdr.de. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Hinter verschlossenen Türen. Heute ist alles ganz offen, offene Themennacht, wie immer montags. Und ihr könnt uns hier erreichen, kostenfrei und direkt unter 0800 220 50 50. Manchmal werde ich gefragt, ob das denn hier eine Live-Sendung ist. Dann sage ich, natürlich ist das eine Live-Sendung. Anders ging es ja gar nicht. Also wir sind wirklich hier immer live da. Wir haben 1 Uhr 29 und 50 Sekunden als kleiner Beweis dieses. So, Uschi, 53. Guten Morgen, Uschi. Ja, guten Morgen, Domia. So, über was reden wir? Hallöchen. Einmal eben kurz zu meiner Vorgängerin. Ja. Ich war selber auch in einer Klinik. Ich hatte auch Angstzustände. Es kamen noch andere Dinge dazu. Mhm. Und ich weiß, dass da auch Frauen mit Kindern waren. Ja, aber sie sagte gerade, die Gabriele, dass das nur bis zum Alter von 6 Jahren geht. Nein, die hatte einen Sohn bei, der war 12 und das andere Kind war 5 oder 6 Jahre alt. Machen wir uns schlau, weiß meine Psychologin, ja, was man... Ja, in Bad Pyrmont war das. Ah, in Bad Pyrmont, ja. Mhm. Mhm. Guter, okay. Guter Hinweis, vielen Dank. Ja, gerne. Und dann noch eins, Leifer geht's nicht. Leifer geht's nicht, nein. Folgendes, bei mir ist, es ist vielleicht nicht so, aber ich bin der Meinung, dass meine verstorbene Mutter mir das Leben gerettet hat. Erzähl mal, wann ist die Mama verstorben? Meine Mutter ist 2004 verstorben. Ja. Ich habe mein ganzes Leben eigentlich sehr viel Stress mit meinen Eltern gehabt. Ich habe nicht so ein gutes Elternhaus gehabt. Meine Eltern wurden dann nach und nach immer mehr zu Alkoholikern. Mhm. Und mein Vater ist 93 verstorben und meine Mutter trieb es dann immer doller, es war ganz schlimm. Sie hat sich dann lebermäßig dermaßen kaputt gesoffen, war dann schwerst krank, ist dann auch kurzfristig im Heim gewesen, hab das aber nicht mit ansehen können. Ich bin selber examinierte Krankenschwester, hat sie dann zu mir geholt. Ach, du hast es, kurze Frage, du hast es nicht mit ansehen können, wie das da zuging in dem Heim? Richtig. Und hast denn gesagt, da nee? Da ist was vorgefallen, was sie fast dass sie fast ums Leben gekommen ist. Was? Da muss ich der Heimleitung aber hoch anrechnen. Sie haben reagiert und diesen Pfleger auch direkt suspendiert. Kannst du es in ein paar Stichworten sagen, was da vorgefallen ist? Ja, sie war dialysepflichtig geworden, kurzfristig. Hm. Und sie kriegte Sondennahrung und in die Sondennahrung sollte immer ein Esslöffel Salz. Salz? Salz, mhm. Normales Salz. Und dieser Pfleger hat einen Esslöffel genommen, anstatt einen Teelöffel. Ach so. Und das hat er ein paar Tage gemacht und da hat sie Nierenversagen bekommen. Mhm. Und ist schon präfinal, also versterbend, in die Klinik gekommen. Und dann habe ich da mit den Ärzten gesprochen, habe alles organisiert und habe meine Mutter dann zu mir geholt. Wie kam das denn raus, dass der viel zu viel Salz da reingetan hatte? Das war die einzige, das haben die im Krankenhaus an Blut gesehen, haben das Blut untersucht und das war die einzige Möglichkeit, dass da eine Überdosierung stattgefunden hat. Und warum musste man überhaupt da Salz reintun? Das hat mit Nieren was zu tun. Ach so, ich habe okay. Mal kurzfristig auf einer Dialysestation oder Schwerpunkt Dialyse, aber direkt mit Dialyse habe ich nichts zu tun. Das geht da irgendwie. Okay, Salze im Blut, ja, keine Ahnung. Okay. Da bin ich nicht so firmen drin. Dann erzähl mal die Geschichte weiter. Ja, und dann habe ich meine Mutter, wie gesagt, zu mir geholt. Und meine Mutter ist dann nach und nach immer dementer geworden, hat mich auch mit meinem Namen nicht mehr angesprochen, hat dann immer nur nach ihrer Enkelin gerufen und ich muss dabei sagen, ich hatte den Kontakt 4 Jahre lang abgebrochen, weil ich nur Stress hatte. Ich bin selber fast zugrunde gegangen an diesem ganzen Stress. Es ging nur Polizei bei denen rein und raus. Und wie gesagt, auf jeden Fall... Wie lange hat sie denn dann bei dir noch gelegen, bis sie gestorben ist? 4 Monate. 4 Monate? Ja. Jetzt hast du deine Mutter... Ich habe meine Mutter noch so ziemlich hochgekriegt. Sie ist auch eigenständig wieder gelaufen. Sie musste einmal im Monat zum Chefarzt, in eine Nephrologie. Und er hat dann auch gesagt, toll, wie sie es hingekriegt haben. Und dann baute sie aber immer mehr ab, wurde dementer. Und hat dann den ganzen Tag nur rumgeschrien, dass ich also wirklich auch manchmal mit den Nerven fertig war, die Tür zugemacht habe und habe sie erstmal schreien lassen. Das ist ja auch belastend. Ja, sehr belastend. Jetzt hast du gesagt, deine tote Mutter hat dir das Leben gerettet. Ja. Warum? Und zwar hat sie, wie gesagt, das Ausschlaggebende ist, dass sie immer geschrien hat. Und einen Tag bevor sie starb, in der Nacht zuvor, ist das so um 3, 3:30 gewesen, da habe ich sie dermaßen schreien hören und aber immer meinen Namen und dann bin ich aufgestanden, bin ins Zimmer, das war direkt neben unserem Schlafzimmer und sie hat fest geschlafen. Also da sind mit mir schon die Pferde durchgegangen. Ach so, das war eine Wahnvorstellung, du hast dich eingebildet. Ja. Ja, also dieses Schreien hat mich dann auch im Traum immer verfolgt und auf jeden Fall am nächsten Tag ist sie dann gegen abends um 6 Uhr, glaube ich, war das, verstorben. Und ja, dann klar, das ganze Prozedere und... Und inwiefern hat sie dir nun das Leben gerettet? Ein halbes Jahr später, da habe ich mich dann soweit wieder eingekriegt. Ich konnte auch schwer am Anfang allein in der Wohnung bleiben. Sie verfolgte mich auf Schritt und Tritt. Mhm. Und das war im Sommer, Juni, Juli, war ein halbes Jahr später. Sie ist im Dezember verstorben. Da war ich in der Küche, habe alle Fenster und Türen, Balkontür aufgehabt. Und meine Tür hatte zwei Ausgänge, keine Türen drin, einmal zur Diele und einmal zum Wohnzimmer. Und ich habe in der Küche irgendwas gemacht, ich weiß nicht mehr was. Und plötzlich habe ich sie schreien hören. Und da bin ich so in Panik verfallen, drehe mich um, bin noch gar nicht ganz am Ausgang zum Wohnzimmer, ist der Küchenschrank oben senkrecht und schräg runtergefallen. Der ganze Hängeschrank ist rausgerissen. Vor dem du vorher gestanden hattest? Ja. Das heißt, dieser Schrank wäre auf dich draufgefallen? Sie hätte mich erschlagen, ja. Wenn du sie, deine Mutter war ein halbes Jahr schon tot, ja. Und dann hast du sie schreien hören, weil ja. Das so sich so eingeprägt hat bei dir. Richtig. Und du so fertig warst mit den Nerven. Richtig. Ach, das ist ja verrückt. Ja. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, weil das so ein massiver Schrank, dass du wirklich verletzt oder gar gestorben wärst. Ja, das war von einer normalen Einbauküche ein Hochschrank. Und da war nur Geschirr drin, Tassen, da waren nur schwere Sachen dran. Und wieso ist der plötzlich runtergestürzt? Mein Mann, ich hab mich nachher angezogen, bin abgehauen und bin erst nach Hause gekommen, als mein Mann auch nach Hause kam. Und der hat das ganze Chaos in der Küche gesehen, sagte, was ist hier passiert? Und hat dann gesehen, dass der oben die Verankerung nicht richtig drin war. Und du hattest nichts knacken hören oder nein, gar nichts? Nein, gar nichts, nein. Ich habe nur sie schreien hören, bin raus und war noch gar nicht ganz an Durchgang und da hörte ich es nur scheppern. Das ist ja eine irre Geschichte. Ja, und dann habe ich erstmal auf dem Balkon gestanden und habe gezittert und war fertig und dann habe ich nur in der Diele meine Jacke geschnappt, bin gar nicht mehr durch die Küche. Ich hatte noch einen Ausgang zur Tür, Jacke an und bin raus. Und sagen wir, wenn du nicht gestorben wärst dabei, so wärst du doch auf jeden Fall schwer verletzt gewesen. Ja. Das kann man so sagen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also der Kopf wäre... Das heißt, vielleicht hat die Mama auf diese Art und Weise irgendwas versucht gut zu machen. Das habe ich vorhin zum Kollegen schon gesagt, ja. Kann man ja fast so denken. Ja, richtig. Hast du denn danach, nach diesem, das ist ja schon ein einschneidendes Erlebnis, hast du sie danach nochmal schreien hören? Nein, nie wieder. Nie wieder? Nein, nie wieder. Ach. Nie. Bloß das geht mir nicht mehr aus dem Kopf, ne? Ich habe auch, weil ich sagte ja, ich war selber mal in der psychosomatischen Klinik und die ganzen Jahre, was ich da mit den Eltern mitgemacht habe, alles aufgearbeitet und da habe ich auch mit meiner Psychologin schon drüber gesprochen. Sie sagt auch, es ist unglaublich, ich habe mit dem Pfarrer drüber gesprochen und er sagte nur, dann war sie nochmal da und hat wirklich, ja. Glaubst du das, dass das so vielleicht so real sogar war, dass sie noch aus irgendeiner Dimension sich bei dir gemeldet hat? Also ich nehme an, bei mir war das im Unterbewusstsein so tief drin, das Schreien, dass es vielleicht nicht real war, aber, aber irgendwie war glaube ich schon dran. Irgendwie, ja. Eigentlich, so wie du es geschildert hast, das war alles sehr dramatisch und alles schlimm, eigentlich hat es einen guten Abschluss gefunden. Ja, die Träume sind vorbei, das Schreien hört man nicht mehr. Super. Und du bist nicht verletzt und wir beide können schön miteinander sprechen. Ja, genau. Ja. Aber das ist was... Irre Geschichte. Was ich nie vergessen werde. Das glaube ich. Das kann man ja auch sein ganzes Leben lang mit sich herumtragen. Als Schutzengel fungiert. Als Schutzengel, genau. Ja. Das ist ein gutes Stichwort. Sie hat wirklich was gut zu machen gehabt und naja. Ja, manchmal machen die Menschen das vielleicht erst, wenn sie tot sind. Durch irgendwas auch immer. Ja, genau. Uschi, vielen Dank für die beeindruckende Geschichte. Ja, gerne. Alles Gute wünsche Schönen ich dir. Schönen Abend noch. Danke, tschüss. Dir auch. Ciao. Tschüss. So, und hier ist Ingrid. Ingrid ist 56. Guten Morgen, Ingrid. Ja, hallo, Domian. Hallo, Ingrid. Was ist denn dein Thema? Ja, nach all diesen wirklich fürchterlichen und schrecklichen Themen möchte ich da irgendwie mal so ein bisschen Leichtigkeit reinbringen. Da freuen wir uns sehr. Leg los. Ja, ich habe nach 40 Jahren meinen ehemaligen Liebling wieder getroffen. Deinen ehemaligen Geliebten nach 40 Jahren? Nach 40 Jahren, da warst du zarte 16 Jahre alt. 15. 15 war ich, ja. Und wie lange habt ihr damals rumgetuchtelt? Damals, vielleicht anderthalb Wochen oder ach, so. Ach oder so. Zwei Wochen. Ach so, so wenig nur. Ja, ich habe dann gedacht, ach Gott, ist das ein arrogantes Arschloch. War der auch so alt wie du? Oder ist er so alt wie du? Bitte? War der damals auch 15? Ja, ja. Ja. Er war wahrscheinlich 17, ich 15. Und nachdem wir beide unsere Ehen abgebacken hatten, mitsamt Kindern und so, kam er irgendwann mal in meinen Blumenladen. Und seitdem sind wir ein Pärchen. Das finde ich immer völlig irre, wenn mir das Leute erzählen. Weil diese Person, die du jetzt wieder getroffen hast, du hast die ja Jahrzehnte nicht gesehen, so habe ich es verstanden. Ja, Er hat sich auch sehr, sehr verändert. Genau, das ist ja ein komplett anderer Mensch als damals ein 15-jähriger Bengel. Ja, 17 war er damals. Na gut, er war 17, du warst 15. Da kann man doch überhaupt nicht mehr anknüpfen an irgendetwas. Kann man nicht sagen, das ist einfach ein Zufall, dass du dich jetzt in denen wieder verliebt hast? Nein, das ist, wir haben gemeinsame Erinnerungen und unsere Jugend und so. Ist merkwürdigerweise, ja, blüht irgendwo wieder auf und wir sind turtelig, ne? Aber ihr habt doch gar nicht viel Erinnerungen, wenn ihr nur anderthalb Wochen da ein bisschen Händchen gehalten habt. Nein, aber wir haben eine gemeinsame Jugend, wir haben eine gemeinsame Kindheit. Kindheit würde ich mal jetzt nicht sagen, aber Jugend. Eine gemeinsame Schule. Jugend. Wir haben gemeinsame Freunde. Aber jetzt nicht mehr, die damals hattet ihr. Ja, aber wir können uns an vieles Gemeinsames erinnern. Und das ist total schön. Ich überlege gerade, wenn ich so jemanden wieder treffen würde aus der Zeit. Ja. Ich hab da gar keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Also, aber man weiß nicht, manchmal ist es ja dann, wahrscheinlich, der kam in deinen Blumenladen rein und du hast gedacht, boah, gefiel er dir denn auch noch? Ja. Und hast ihn denn gleich erkannt? Das Fiese war ja, er hat diese Eigenart, die er immer früher hatte, so dieses, ach ja, jetzt fühle ich dich aber jetzt mal aufs Glatteis, ne? Aha. Das hat er sich nie irgendwie abgewöhnt und dann, er kam rein und dann habe ich erstmal ganz blöde geguckt und habe gedacht, hä? Ich sag, Michi? Ich sag, Woher? Und dann habe ich erstmal gestaunt, ne? Ja, ja, ja. Und dann hat er gesagt, ja, und diesmal erkennst du mich. Ich sag, was heißt das denn jetzt, ne? Ja. Diesmal. War ja schon mal da gewesen. Ja, klar. Ach so. Mal gucken, wie Ingrid sich so entwickelt hat. Ja, ja. Ich sag, du bist immer noch so eine linke Bazille wie früher. Woher wusste der denn überhaupt, wo du bist und dass du diesen Blumenladen hast und so weiter? Ja, das sind gemeinsame Freunde. Ist es durchgesickert irgendwo? Ja, klar. So, und jetzt seid ihr beiden ein Paar. Ja. Und seid frisch verliebt seit einem Jahr jetzt oder wie? Seit 7 Monaten. Seit 7 Monaten? Mhm. Und er ist auch ganz solo. Du hast gesagt, er hatte eine Ehe, du hattest eine Ehe. Alles abgeklärt. Ja. Und ihr seid schwer verliebt. Ja, von meiner Seite her schon. Ah, höre ich da eine gewisse Skepsis, dass es bei ihm nicht so ist? Nein, nein. Er hält sich da immer ein bisschen bedeckt. Ja. Aber ich weiß, er hat mich sehr lieb. Das heißt, die ganze Sache könnte nach deiner Auffassung durchaus eine große Zukunft haben oder sollte eine Zukunft haben? Ja, wenn es nach mir ginge, schon. Ja, dann muss man sich erst noch ein bisschen beschnuppern und ob das alles so funktioniert. Und wie oft seht ihr euch? Ja, es ist eine Wochenendbeziehung, weil ich bin selbstständig. Ich habe hier meinen Blumenladen und er ist ein paar Kilometer entfernt und wir teilen uns das dann immer so. Naja, ist auch okay. Also ich fahre einmal hin zu ihm, er fährt zu mir und Und was macht er beruflich? Ich bin ja selbstständig, ich bin Floristin. Nee, was er beruflich macht, meine ich. Er ist, toll, Lehrer. Lehrer. Ja. Ist doch ein ehrenwerter Beruf, ist doch gut. Ja, ja. Bist du eine selbstständige Blumenfachfrau und ein Lehrer, was will man mehr? Da ist die Zukunft auch gesichert. Ja, ja. Ein ganz Lehrer. Toll. Ingrid. Er lehrt mich auch so viel. Was ist er denn für ein Lehrer? Für welche Fächer? Ich glaube Grundschule und Realschule. Achso, die machen dann alles so, ne? Die sind nicht so spezialisiert. Mhm. Glaube ich zumindest nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Ingrid, du Turteltaube, dann wünsche ich eurer jungen Liebe alles Gute, viele tolle Jahre. mit 57 oder 56 und noch darüber, ne? Ja, aber ist doch egal, wenn's. Aber ich denke mal, es muss auch ab und zu mal sein, ja, weil du hast so viel Chaos da in deiner Sendung. Traurige Sachen, da wird mir manchmal, bleibt mir manchmal echt auch Gabriele, mir bleibt ungefähr das Herz stehen, ne? Ja, ja. Es ist sowas von fürchterlich. Ja, ja. Und umso schöner, dass du uns diese nette, bunte, blumige Geschichte erzählt hast. Wir freuen uns sehr. Ne? Mit Röslein oder sonst irgendwas. Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, Domian, es ist, höre das ganz, ganz oft, ne? Mhm. Also ich höre auch immer deine Sendung. Mhm. Und ich bewundere dich, dass du das irgendwie alles so verarbeiten kannst. Ja, wir sprechen auch viel im Hintergrund. Nach der Sendung sitzen wir oft eine Stunde noch zusammen und sprechen alles durch. Das hilft dann schon. Das muss man aber auch haben, das ne? Das muss man haben, ja. Das finde ich auch. Weil sonst kann man das irgendwo nicht wegpacken oder was, ne? Ja. Aber so haben wir da so unseren Modus gefunden und das funktioniert ganz gut. Ja. Liebe Engel, ich freue mich sehr, dass du Gast in meiner Sendung warst. Wünsche dir und deinem Freund wirklich alles Gute und genießt eure Liebe. Alles Liebe. Es ist nicht nur mein Freund. Ich würde mal sagen, es ist mein Seelenpartner. Oh, deine Seelenpartner. Dann sagen wir es so. Alles Gute. Mach's gut. Tschüss. Für dich und deine ganzen Leute, die anrufen mögen. Ja. Ich wünsche euch wirklich von Herzen. Und das kommt ganz, ganz tief von innen. Licht und Liebe, ne? Das ist ja nett gesagt. Liebe Ingrid, mach's gut. Tschüss. Ja, okay. Ciao. Tschüss. Und schon geht es weiter mit Cem. 27, guten Morgen. Hallo Domian, grüß dich. Cem, ist richtig ausgesprochen, ne? Ist richtig, ja, Cem wird richtig ausgesprochen, aber passt schon. Um was geht's? An erster Stelle möchte ich mal sagen, ich habe echt schon wirklich versuche schon seit ein Jahr, anderthalb Jahren immer durchzukommen und heute hat es endlich mal geklappt. Mhm. Ich habe wirklich mir schon versucht, woanders viele Ratschläge zu holen, aber es hat nie geklappt. Ich hoffe, du kannst mir einen guten Ratschlag geben oder kannst mir Hilfe leisten. Wir versuchen mal. Ich habe ein ganz großes Problem und mein Problem ist einfach, dass ich spielsüchtig bin. Mhm. Das heißt, dass ich wirklich sehr viel Geld in Spielhallen verzocke. Ich kann dir ein kurzes Beispiel nennen. Ich habe zum Beispiel, also ich bin arbeitslos, verdiene sowieso nicht viel Geld oder habe sowieso nicht viel Geld. Ja. Davon wandert, dann mache ich Anfang des Monats zum Beispiel meinen Kühlschrank voll und der Rest wandert in die Spielhalle. Du lebst alleine? Ich lebe alleine, ja. Wie viel Geld hast du denn zur Verfügung im Monat? Wie viel kriegst du? Ja, also die 350 Euro vom Jobcenter. Ja, da wird eingekauft und... Da wird eingekauft, Aber wenn du einkaufst, ist dann nicht mehr viel übrig für Spielen. Naja, das Problem ist halt, man gewinnt mal, dann hat man halt für die nächsten zwei Wochen wieder was und kauft sich Klamotten und so. Kleines Beispiel zum Beispiel, vorgestern also bin ich zum Beispiel mit 50 Euro in die Spieler gegangen und bin mit 1200 Euro raus. Das heißt, ich bin dann gleich den nächsten Tag in die Stadt gegangen, habe mir Klamotten gekauft oder sonst was. Mhm. Dann ist natürlich dadurch, dass man arbeitslos ist, ist einem natürlich dann langweilig. Man hat keine Freundin, vielleicht auch nicht so die Hobbys oder nach dem Hobby ist einem dann langweilig. Ja, und dann. Wie lange bist du schon arbeitslos? 2,5 Jahre. Ja, und wie lange spielst du schon? Ich glaube, seitdem ich 18, 19 bin. Oh, so lange. Hast du Schulden? Ich hatte, aber Gott sei Dank keine mehr. Also überhaupt nicht. Also es war nie so, also ich habe mir mal, klar, immer mal 200 oder 300 Euro vom Freund geliehen oder sonst was, aber die habe ich dann halt auch immer bezahlt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich große Schulden habe. Aber es ist halt so, dass ich halt, wie gesagt, bei dem Beispiel, dann sind 800 Euro gleich nächsten Tag wieder reingewandert und dann nochmal das Geld, was ich noch zu Hause hatte, auch. Und dann passieren natürlich so Vorfälle, dass ich dann halt meine Eltern anrufe und die dann anlüge, wie zum Beispiel, das ist echt eine krasse Geschichte, also ich kann sogar meinen Eltern gar nicht mehr in die Augen gucken. Ich habe zum Beispiel letztens vor 3 Wochen meine Mutter angerufen, wo ich auch das ganze Geld verzockt habe und habe gesagt, ich habe mit einer geschlafen, die ist schwanger von mir und würde nur das Kind abtreiben, wenn man ihr Geld gibt. Ach du je. Und das hast du deiner Mutter gesagt? Genau, an das Geld zu kommen, weil ich mir in dem Punkt auch Geld vom Freund geliehen hatte, 400 Euro, die muss ich ihm ja wiedergeben. Ja, und um wie viel Geld ging es da, wie viel sollte deine Mutter geben? 1500. 1500? Genau, und von den 1500 kann ich dir sagen, 400 Euro habe ich dem Dings, meinem Freund wiedergegeben, der sie mir geliehen hatte. Ja, und das sollte übrigens, also das sollte bedeuten, dass die Mutter wollte auch, dass die Frau, diese imaginäre Frau abtreibt. Nein, wollte sie nicht. Also sie hat im Endeffekt gesagt, bist du dir denn sicher? Aber ich habe gesagt, ja, ich habe mit diesem Mädchen, das es ja gar nicht gibt, gibt es ja gar keine Zukunft, habe ich dir gesagt. Ich will gar nicht mit dir zusammen. Also sie hat, noch schlimmer, sie hat dir das Geld gegeben, obwohl sie gar nicht für die Abtreibung gewesen wäre, wenn diese Frau denn existiert hätte. Genau, genau. Sie wollte das nicht unbedingt, bist du dir dann sicher? Und ich habe gesagt, nein, Mama, ich bin gar nicht so weit, ich bin arbeitslos. Wie sollen das denn? Haben denn deine Eltern, hat deine Mutter denn viel Geld? Ja, also beide eigentlich. Ach so. Also das trifft dann nicht so ganz Arme. Die müssen sich ja nicht, die 1500 Euro musste sie sich nicht absparen vom Haushaltsgeld. Nein, nein, gar nicht. Nein. Nein. Und von den Wie oft hast du schon deine Eltern angepumpt oder so belogen auf diese Art und Weise, um da Geld rauszuholen? Locker 10 bis 15 Mal. Aber kommen die nicht, werden die nicht misstrauisch allmählich? Also meine Mutter, das ist vor 3-4 Jahren mal gewesen, die hat mich mal da erwischt, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, hat mich mal dabei erwischt. Und dann war ich auch wirklich, klingt zwar doof, aber auch nur 3-4 Monate clean und hab immer meine Mutter vor Augen gehabt, weil meine Mutter vor mir geweint hat und hat gesagt, mach das nicht mehr. Hat sie dich erwischt beim Lügen oder beim Spielen? Beim Spielen. Ah ja. Und dann habe ich ihr natürlich, saß ich dann zu Hause und habe ihr gesagt, ja, es war scheiße, was ich gemacht habe, ich mache das auch nicht mehr. Und dann ist das halt natürlich das Problem, ich weiß nicht warum, aber ich habe seit 2,5 Jahren so eine Antriebsschwäche, dass ich mit meinem Arsch nicht hochkomme, weder Bewerbung schreibe oder sonst was irgendwie mache. Und wenn du natürlich Langeweile hast. Ja, wie oft, du gehst jeden Tag in die Spielhalle? Ja, was heißt jeden Tag? Also das Ding ist halt, wenn mir dann abends langweilig ist oder sowas, dann gehe ich halt los, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Und da denke ich mir, okay, los, nimmst du 50 Euro mit, 100 Euro mit, wenn du was machst, machst du was. Und Außer Spielen, was machst du sonst in deinem Leben? Also sonst, ja, Fußball spielen und ja, aber ansonsten nichts Besonderes. Das ist ja das Problem. Gibt es einen Freundeskreis? Ja, gibt es. Einen guten sogar. Und das ist ja das Problem. Im Endeffekt, meine Freunde denken auch die ganze Zeit, dass ich arbeite. Ach, du belügst die Freunde auch noch? Ja, also ich sag ja... Was hast du denn gearbeitet früher? Was hast du für einen Job? Ich war damals Industriekaufmann. Und du erzählst denen, du gehst jeden Tag zur Arbeit? Ja, genau. Allen? Also ich habe 2-3 gute Freunde, die wissen, dass ich arbeitslos bin. Ja, ja. Und aber die anderen denken halt, dass ich arbeite, um bei denen nicht gut dazustehen. Ich würde mal sagen, da musst du aber kräftig mal jetzt in deinem Leben aufräumen. Da ist aber vieles jetzt schief, hat sich entwickelt. Ja, das ist der... Ich weiß ja selber, dass ich die ganze Zeit nur Scheiße baue. Und wie ich gesagt habe, ich habe dann meine Eltern wieder angepumpt und habe denen das gesagt. Und von den 1500 sind mindestens 1000 Euro wieder in die Spielhalle rein. Ja, und ich finde es ganz mies, Eltern anzulügen. Domian, ich weiß das. Ich weiß das ganz genau, dass das Scheiße ist. Oder beziehungsweise nicht der richtige Weg ist. Und ich weiß auch, das, was ich mache. Aber mir ist das alles bewusst. Ja, das alte Lied ist ja, der erste Schritt ist, dass einem das so bewusst wird. Und das ist ja bei dir gegeben. Das ist mir aber auch schon seit 5 Jahren bewusst. So, genau. Und der zweite Schritt ist, man kann sich nicht darauf ausruhen, indem man sagt, es ist mir bewusst und macht weiter die Scheiße. Der zweite Schritt ist, dass man dann auch überlegt, so, wie kann ich dieses ändern? Was kann ich machen? Und wie viel Kraft muss ich dafür aktivieren? Was meinst du, wie viel Kraft in dir liegt? In jedem von uns liegt extrem viel Kraft, wenn man nur will, wenn der Wille da ist. Das allererst, was du machen musst, du musst von dieser Schuld, von der Spielsucht runterkommen. Das ist der allererste Schritt. Ja, ich weiß das. Offensichtlich schaffst du es nicht alleine, aber ich glaube auch noch nicht, dass du dich da groß bemüht hast. Ich habe das. Ne? Das Problem ist halt, okay, wenn ich wirklich immer eine große Summe gewinne oder sonst was, dann gehe ich auch gar nicht so in die Spielhalle. Dann kaufe ich mir halt meine Klamotten, Aber das ist doch das Verlockende. Dann gewinnst du mal eine große Summe, das hast du im Kopf gespeichert und dann gehst du ein paar Tage später wieder hin und denkst, boah, ich gewinne noch mal eine große Summe. Also aus diesem Teufelskreis muss man ja raus, sonst kannst du ja ganz vergessen. Ich weiß, das ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Es muss raus, du musst raus aus der Spielsucht und du musst das ganze Leben neu gestalten. Du bist ein Kerl von gerade mal eben 27. Du verplemperst total deine Zeit. Das ist Schande, ist das. Ich verplemper mein Leben. Du verplemperst dein Leben, ja, genau. So, und wenn du in deinem Job keine Arbeit kriegst, dann überleg dir irgendwas anderes. Dass du irgendwie eine Nachqualifikation machst oder was umschulst oder irgendwas. Es gibt 1000 Möglichkeiten. Aber sitz nicht faul zu Hause rum. Ja, ich weiß. Du bist der Chef deines eigenen Glücks, Cem. Ja. Kein anderer Mensch auf der Welt. Du. Und du musst ein gerader Kerl werden. Und die Eltern so zu belügen und im Freundeskreis ist einfach mies, ist doof. Da muss man ganz durch. Ich fühl mich ja dabei selber auch scheiße. Das Problem ist halt, ich möchte natürlich auch bei meinem Freundeskreis oder in der Öffentlichkeit halt nicht doof dastehen. Dass mich das selber ankotzt, dass ich die immer belüge, weiß ich selber auch. Aber so, ich finde irgendwie, ich denke auch, wenn ich die Arbeit hätte oder sowas, es ist ja nicht so, dass ich mein ganzes Leben lang arbeitslos war. Aber auch als ich gearbeitet habe, dass ich dann halt ich weiß ganz genau auch, ich habe eigentlich nur ein Problem. Das ist die Spielsucht. Sonst habe ich gar kein Problem. Gibt es nun wirklich genügend Möglichkeiten, aus einer Spielsucht herauszukommen. Die da wären. Der erste Schritt, du gehst zu einer Suchtberatungsstelle. Geben wir dir gleich eine an die Hand bei dir in der Umgebung, in deinem Ort, in deiner Stadt. So, wenn du da sitzt, die werden dich schon weiterführen. Da musst du da die Hose runterlassen, da musst du alles sagen, was du machst. Und dann geht's weiter. Aber das musst du machen, anders geht's nicht. Du musst verändere dein Leben jetzt. Das ist das Rezept. Ja, ich weiß aber auch ganz genau. Also ich habe zum Beispiel, ich habe ja auch viele Gespräche mit meinen Eltern gehabt oder mit meiner Mutter und so. Wenn die natürlich vor mir geweint hat oder sonst was, mir ist das ja immer alles bewusst gewesen. Und ich weiß ja auch zum Beispiel, es gab Tage, da bin ich in die Spielhalle gegangen, da hatte ich meine Mutter vor meinen Augen. Aber ich bin dann so krank im Kopf, dass ich mir dann, ach scheiße, Hund drauf, scheiße, ja. Und du machst trotzdem. Also ich bin da in so einem Kreis, ne? Ich verstehe. Aber ja, indem du findest da keinen Ausweg. Doch, es gibt einen Ausweg, aber du musst deinen Arsch hochkriegen. Und das tust du nicht. Kein Aber, keine Ausrede. Wenn man in der Situation ist, in der du bist, die ist eigentlich noch gut, da gibt es noch gut Möglichkeiten. Es gibt Leute, die viel schlimmer dran sind, die in Süchten noch komplizierter drin hängen. Und du hast keine Schulden, das ist schon mal sehr gut. Kannst du da rauskommen, wenn du willst. Es ist ein unbequemer Weg, es ist hart, aber du musst nur sagen, ich will. Und mehr müssen wir jetzt gar nicht mehr reden. Ja, dann klar will ich will das ja schon seit Jahren will ich das. Ich so. Weiß jedes Mal, dass ich einen Fehler mache. Wie viel Mal warst du bei einer Beratungsstelle? Nicht einmal. So. Jetzt legst du gleich auf, Cem, und du wirst zurückgerufen von meiner Mitarbeiterin. Ja. Die gibt dir die entsprechenden Adressen an die Hand und dann musst du morgen handeln. Morgen. Schon direkt morgen. Ja, abgemacht? Abgemacht. Also wenn das muss einfach klappen. Weil es muss klappen. Und ich möchte gerne mal in einem halben Jahr nochmal mit dir reden. Sagen wir mal so kurz vor Weihnachten. Im Dezember. Anfang Dezember. Okay? Ich hoffe, dass es klappt, weil wenn das klappt, dann ist das wie ein Zehner im Lotto für mich. Ein Sechser im Lotto. Ein Mann, ein Wort. Ich rede mit dir im Dezember. Du meldest dich. Und jetzt legst du bitte auf und wirst gleich zurückgerufen von Sabine. Alles klar, danke, Domian. Alles Gute, ciao. Ich wünsche dir viel was, Glück. Danke. Tschüss. Alles gut, ciao. Und hier ist Joachim, 54, guten Morgen. Morgen. Hallo Joachim, wir haben nicht mehr viel Zeit, sehe ich gerade. Oje, oje. Kein Problem, machen wir es schnell. Ich wollte mich auch nur ganz kurz bei dir bedanken. Du hattest mal so vor 3 Jahren eine Sendung, da hast du dich mit einem jungen Mann unterhalten, der also schon seit einem halben Jahr nicht mehr mit seiner Freundin geschlafen hat. Und dem hattest du den Rat gegeben, Mensch, du hast doch Bedürfnisse, das geht doch so nicht weiter, da musst du was unternehmen. Also entweder redest du mit ihr oder trennst dich von ihr, auf Deutsch gesagt. Ne? Mhm. Und dann habe ich mir da bin ich richtig wachgerüttelt worden, denn ich habe schon seit 2 Jahren keinen Verkehr mit meiner Frau. Mhm. Und habe mir gesagt, da stimmt was nicht. Mhm. Da muss was geändert werden. Und ich kann dir nur sagen, das Endresultat ist, ich bin Mittwoch geschieden worden, ich werde mich morgen neu verloben und ich werde auch noch dieses Jahr heiraten. Und ich bin tierisch glücklich. Einfach wollte ich mich mal bei dir bedanken. Und der Anstoß kam durch mein Gespräch in der Sendung mit dem Anrufer damals. Dass ich du gedacht hast. Ich habe regelmäßig geguckt damals, weil man bleibt lange auf, wenn eine Frau sowieso nichts im Bett los ist. Und war's denn? Hab ich dich gesehen und da kam auf einmal ein richtiger Klick im Kopf, der hat recht, der Mann. Freue ich mich, wenn das jetzt so eine indirekte Wirkung auf dich gehabt hat, dieses Gespräch, was ich geführt habe. Also ich kann nur sagen, mach so weiter. Ich denke mal, dass viele solche Klicks haben werden durch diese Gespräche, die du führst. War es denn für dich schwierig dann aus der Ehe? Wie lange warst du verheiratet gewesen? 34 Jahre. 34 Jahre, das ist ja nun in wahnsinnig lange Zeit. War es denn dann schwer, diese Schritte dann zu gehen, raus aus der Ehe? Ja. Die erste Zeit natürlich. Man hat ja immer noch, wir sind ja so erzogen worden, ne? dass man dem Partner beisteht, auch wenn er psychisch krank ist. Aber ich musste mich retten, nicht mehr meine Frau. Mhm. Also es ging nicht mehr um sie, es ging eigentlich nur noch um mich. Deine Frau war psychisch erkrankt? Ist heute noch. Und war sie viele Jahre vorher auch gewesen schon? Ist nach und nach immer schlimmer geworden, ist... kann man nicht weiter, ist eine lange Geschichte. Ja. Dafür hätte ich früher anrufen können. Aber das Schöne ist, dass du gerade gesagt hast, dass du dich jetzt wieder verlobst und offensichtlich eine neue Liebe gefunden hast. Und sehr glücklich bin. Und sehr glücklich. Also das Leben ist nicht mit 50 vorbei, möchte ich allen Zuschauern jetzt mal sagen. Natürlich. Kurze Frage noch, wo hast du die neue Liebe gefunden? In Hessen. In Hessen? Ja. Ja, aber wie hast du sie gefunden? Durchs Internet. Ach, durchs Internet. Ich habe mich ins Internet eingeloggt. Ich habe zwar auch einen guten Freund, der mich so durch die Lokale geführt hat und wieder eingeführt hat ins Leben. Ja. Aber das hat mir nichts gebracht. Und durchs Internet zufällig gesehen, verliebt, sofort gepasst. Ist schon irre, was mittlerweile wirklich an guten Sachen auch dadurch entstehen, so in, ja, in Partnervermittlungen. Also, diese Sendung solltest du weiterführen bis du steinalt bist. Ja, dann danke für die sehr nette Rückmeldung. Freue mich sehr. Okay, danke. Und euch beiden alles Gute und viel Glück. Dankeschön. Tschüss. Dir auch, ne? Dankeschön, tschüss. So, liebe Leute, das war's für heute. Unser Wochenstart für diese Woche in der Technik Christoph Gellert. Morgen wieder da. Morgen freie Themennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen, wie immer. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet. 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Und bitte eure Telefonnummer nicht vergessen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.